die Missgunst der Geistlichkeit, der Widerwille der Behörden, die Abneigung vieler Staatsmänner war nichts weniger als ohne Grund. Dem Klerus konnte die gewaltige Anziehungskraft, welche die Sozietät von ihrem ersten Beginne auf Kosten der übrigen Geistlichkeit geübt und das entscheidende Übergewicht, dessen sich dieselbe im Beichtstuhle wie im Lehramte bemächtigt hatte, nicht gleichgültig sein. Die Kirchenfürsten konnten auf eine geistliche Körperschaft nicht gut zu sprechen sein, die nicht selten der ausgesprochenen Missbilligung, dem offensten Verbote zum Trotze anstößige Lehrsätze aufrecht erhielt, bedenkliche Lehrbücher, sobald sie nur einen aus ihrer Mitte zum Verfasser hatten, in ihren Schulen zu gebrauchen fortfuhr und dem Befehle der außerhalb des Ordens stehenden geistlichen Oberen zwar nicht offenen, aber desto ausgiebigeren, stillschweigenden Ungehorsam entgegensetzte. Die Nichtbeobachtung der Regierungsbefehle, welche zeitgemäße Änderungen in der bisherigen Lehrart, im Schulplane, in der Verwendung des Personalstandes der Gesellschaft Jesu bezweckten, war eine allbekannte Sache. Dazu gibt Helfert in einer Anmerkung ein Wort Gerhard van Swietens wieder. Verteidiger der damaligen Jesuitenschulen haben sich wohl auch in der Behauptung gefallen, der Orden sei gerade zu einer Zeit aufgehoben worden, wo er sich habe aufraffen wollen, den Bedürfnissen der geänderten Zeitverhältnisse nachzukommen und wo sich unter seinem Nachwuchs ein Geist zu regen begonnen habe, den man auf keine Weise würde haben unterdrücken können. Es mag dahingestellt bleiben, wie viel Wahrheit an dieser Behauptung sei. Gewiss ist, dass der Orden bis zum Zeitpunkte seiner Auflösung nichts Nachhaltiges getan hat, was jene Annahme rechtfertigen könnte. Die Jesuiten hatten offenbar die Zeit der Überfahrt versäumt. Sie verschlossen zum eigenen Nachteil ihre Augen vor den veränderten Anforderungen der Zeit und hielten sich mit anachronistischer Konsequenz an Lehrsätze und Vorschriften, die unter ganz anderen Verhältnissen vor 100 und 200 Jahren ihren ersten Kollegien gegeben waren. Im Schoße des Ordens war die Spannkraft seiner früheren großen Zeit erlahmt und von außen konnte ihm ein neuer Geist nicht eingehaucht werden. Der Orden hielt sich eximiert von der ordentlichen Gewalt der Diözesanbischöfe. Er glaubte, die Studien- und Erziehungswesen seine Sache besser zu verstehen als die Organe der Regierung, erfolgte darum weder den einen noch den anderen oder gab sich nur den Schein, die erhaltenen Befehle zu vollziehen und lenkte alsbald in die alten Bahnen wieder ein. So konnte denn nicht ausbleiben, was da kam. Wo von irgendeinem öffentlichen Organe dem dringenden Rufe der Zeit hartnäckig das Gehör verweigert wird, da wendet sich entweder die öffentliche Meinung von ihm ab und sieht sich nach anderen Stützen um, oder das starre Festhalten an überlebtem Wesen beschwört eine gefährliche Gegenströmung hervor. Bei dem Jesuitenorden des 18. Jahrhunderts trat gleichzeitig das eine wie das andere ein. Von allen, welchen die Besserung des vaterländischen Schulwesens am Herzen lag, auch wenn sie nicht unter ihre Widersacher zählten, ward die Auflösung der Gesellschaft Jesu als Notwendigkeit angesehen, um den Boden frei zu machen und das große Endziel zu erreichen. Man kann daher, zumindest in unseren Ländern, mit vollem Grunde sagen, der Jesuitenorden stockte, sank, fiel, als er verlernt hatte, der geänderten Zeit das zu werden, was er der früheren war. Die Gründung der österreichischen Volksschule durch Maria Theresia, Prag 1860, Seite 279 bis 284. So sieht die Geschichtsschreibung des Jesuiten Dur aus, des vom Orden bestellten Mitarbeiters an den Monumenta Germaniae Pedagogica. So sieht jesuitisches Schrifttum überhaupt aus. Trotz scheinbarer Wissenschaftlichkeit ist auf jesuitische Wissenschaft kein Verlass. Wo immer Dinge berührt werden, die dem Orden oder der von ihm verfochtenen Sache unbequem, schädlich sind, da versagen Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit vollständig und an ihre Stelle tritt skrupellose, rücksichtslose Fälschung. Zur Erörterung über die Aufhebung des Ordens gehören als Ergänzung Werturteile über ihn, abgegeben von bedeutenden Männern verschiedener Zeiten. Sie bestätigen und unterstreichen alles von mir Gesagte. Sie werfen neues und grelles Licht auf die im vierten Kapitel dargelegten Missstände und auf die zusammenfassende Verurteilung Clemens XIV. In seinem Aufhebungsbriefe. Sie lassen klar erkennen, dass die Vernichtung des Ordens im Jahre 1773 natürliche Folge der von Beginn an in ihm wirkenden Fehler und Übelstände war. Auch Urteile aus der Zeit nach Wiederherstellung des Ordens im Jahre 1814 lege ich vor, um zu zeigen, dass der aus der Asche gestiegene Phönix der gleiche geblieben ist, aus dem über ihn hereingebrochenen Strafgerichte Gottes, wie der Jesuit Cordara die Aufhebung nennt, hat er nichts gelernt. Schon wenige Jahre nach ihrer Gründung, noch zu Lebzeiten ihres Stifters, musste die Gesellschaft Jesu sich von der Pariser Sorbonne am 1. Dezember 1554 sagen lassen: Diese neue Gesellschaft, die sich in besonderer Weise die ungewohnte Bezeichnung vom Namen Jesu beilegt, schwächt ganz und gar die schwierige, fromme und sehr notwendige Übung der Frömmigkeit, der Enthaltsamkeit und der Strenge. Sie bringt Verwirrung in die kirchlichen und weltlichen Stände, verursacht in der Bevölkerung Klagen, Prozesse, Eifersucht, Streitigkeiten und Zwiespalt. Deshalb, nach genauer Untersuchung aller dieser Sachen und vieler anderer, erscheint diese Gesellschaft gefährlich für den Glauben, fähig, den Frieden der Kirche zu stören, den Ordensstand umzustürzen und eher geeignet zu zerstören als aufzubauen. Bei Crétineau-Joly am angegebenen Ort, Band 1, Seite 320. Dem Urteile schlossen sich an der Erzbischof von Paris und mehrere französische Bischöfe. Der Kardinalerzbischof von Prag, Graf Harrach, wandte sich im Jahre 1633 in einer Eingabe an Papst Urban VIII., worin er sich aufs Schärfste gegen die Absicht der Jesuiten wendet, die Prager Universität der erzbischöflichen Aufsicht zu entziehen und sie ihrem Orden zu unterstellen. Der Erzbischof, selbst ein Schüler der Jesuiten, aus dem Collegium Germanicum hervorgegangen, nennt die Absicht einen plötzlichen Einbruch in die kirchlichen Rechte, verübt von Religiosen unter Anrufung der politischen Gewalt. Dem Orden sollen künftig alle Schulen des Königreiches unterstehen. Er bezeichnet das Vorgehen der Jesuiten als die Quelle von Streitigkeiten von jenen, den Jesuiten hervorgerufen, die ein so großes Verlangen nach Herrschaft haben über Geistlichkeit und Volk. Die Eingabe ist abgedruckt in Tuba Magna, Band 2, Seite 299 bis 309. Der uns schon bekannte Johann Palafox, Bischof von Los Angeles, später Bischof von Osma, richtete zwei Denkschriften an Papst Innozenz X. Am 25. Mai 1647 und am 8. Januar 1649 gegen die Jesuiten. Wo hat jemals ein Orden so viele Zänkereien und Prozesse mit anderen Religiosen, mit dem Klerus, mit Bischöfen, mit weltlichen, und zwar katholischen Fürsten gehabt? Kein Orden hat jemals so viele Streitigkeiten, als die eine Gesellschaft Jesu mit der ganzen Welt gehabt hat. Wo hat uns jemals ein anderer Orden gleich im Anfang und nach noch nicht erfüllten 50 Jahren seiner Stiftung und sozusagen im ersten Eifer nötig gehabt, vom Statthalter Christi scharf bestraft und zu größerer Demut angewiesen zu werden, wie Clemens VIII. Mit der Gesellschaft im Jahre 1592 verfahren musste?